Hallo und herzlich willkommen, liebe Gäste, in der letzten Reihe Parkett. Es gibt zwei Arten von Personen, die einen, die den Podcast hören, und die anderen, die im Podcast reden. In dieser Folge haben wir Gregor zu Besuch und mit ihm ein Genre, welches hier noch nicht besprochen wurde. Der Western. Bühne frei für zwei glorreiche Halunken, aka The Good, The Bad and The Ugly. Also legt eure Holster an und ladet eure Colts. Plätze haben wir euch natürlich wieder reserviert, selbstverständlich in der letzten Reihe Parkett. Viel Spaß! Hallo und herzlich willkommen zur letzten Reihe Parkett. Ich begrüße euch da draußen. Ich begrüße heute im Studio Gregor. Hallo, sanfte Grüße. Wie geht es dir? Moin, sanfte Grüße auch an dich, Yves. Mir geht's gut. Und wie ist es bei dir? Ja. Muss, ne? Muss. Ich bin ja heute erst von einem Auswärtstermin quasi wiedergekommen. Schnell mein Setup hier aufgebaut, damit wir hier und jetzt ordentlich aufnehmen können. Wo warst du denn? In Leipzig. Ah, alles klar. Ah. Ja, ich kann mich erinnern, das hattest du mir erzählt, ne? War zum Glück eine kurze Fahrt, ja. Hatte ich dir erzählt. Naja. Ja, wie gesagt, vielen lieben Dank, dass ich die Einladung bekommen habe. Ich habe da ja schon ganz sehnsüchtig drauf gewartet, als Hörer der ersten Stunde. Das stimmt. Ja. Genau. Ja, schön, dass du da bist. Schön, dass es geklappt hat, dass wir einen Termin gefunden haben jetzt hier an einem Sonntag. Für die, die es nicht wissen, ihr könnt es ja nicht wissen, Folge kommt am Freitag raus. Wir sind gerade am Sonntag vorher. Wird gut. Und ich muss dazu sagen, ich bin schon auch ein bisschen aufgeregt. Ja. Nicht nur, weil das mein erster Podcast ist, beziehungsweise meine erste Podcast-Aufnahme, sondern auch des Filmes wegen. Den ich mitgebracht habe, aber dazu wahrscheinlich gleich mehr. Dazu gleich mehr, solange müssen sich die Hörer noch gedulden. Ja, schon mal vorab, wir beide kommen aus Chemnitz, kann also sein, dass wir während des Podcasts ein bisschen ins Sächsische abdriften. Aber das sollte ja kein Problem sein. Ich denke mal, versteht uns ganz gut. Oder liebe Eva? Alles kein Problem. Ansonsten erstellen wir halt noch Untertitel für die Folge. Ja, dann aber auch in Mundart. Ja, sehr gut. Genau, kommen wir mal zu unserem zuletzt gesehenen Blog. Möchtest du anfangen oder? Ich kann gerne anfangen. Also, ich habe tatsächlich diese Woche zwei Filme gesehen. Das war zum einen am Mittwoch die Vorpremiere für Scream 6. Ich habe einiges erwartet, muss ich schon sagen. Ich hatte auch lange auch keinen Scream gesehen, das dazu, ja. aber ich habe einiges erwartet, ich hatte Bock drauf. Auch im Trailer und so weiter und so fort hat mir gut gefallen. Und am Ende des Tages war es aber eine ziemliche Enttäuschung. Oha, okay. Also soweit ich weiß, hast du den, glaube ich, noch nicht gesehen. Ich habe den noch nicht gesehen, ich hatte es für jetzt kommende Woche vor. Der fünfte, da lief, glaube ich, Anfang letzten Jahres. Hatte ich mit Katharina und Dominik im Jahresrückblick, glaube ich, drüber gesprochen. Den fand ich eigentlich ganz gut. Hat mir ganz gut gefallen. Also ich sag mal, für Leute, die tatsächlich Fan der Serie sind, kann ich mir gut vorstellen, dass es da einige Momente gibt, die irgendwie cool sind oder irgendwie, keine Ahnung, an die vormaligen Teile erinnern. Da gibt es haufenweise Stellen, aber im Großen und Ganzen, wenn man die Verbindung jetzt nicht hat, dann ist das so ein Sonntagnachmittag-Netflix-Film. Oha, okay. Weißt du, wie ich meine? Es wirkt schon sehr enttäuscht. Ja, was aber auch daran liegen kann, dass ich am Vortag Apocalypse Now gesehen habe. Und ich muss ganz ehrlich sagen, also die Chance, diesen Film tatsächlich nochmal auf der ganz großen Leinwand in Dolby Atmos gesehen zu haben, war wahrscheinlich einmalig und war absolut großartig. Also das war mit das Beste, was ich jemals im Kino gesehen habe. Der ist sehr fesselnd. Absolut. Ja. Also ich hab, es ist halt nochmal was, Entschuldigung. Alles gut, ganz ruhig mal rein. Es ist halt nochmal was ganz anderes, wenn du den im Kino siehst. Absolut richtig, absolut richtig. Also wer die Chance wahrgenommen hat, das war ja Best of Cinema von Studio Kanal letzten Dienstag. die uns da schon andere tolle Filme zurück ins Kino gebracht hatten, immer gern nutzen. Es kommen ja jeden Monat kommt ein Film raus, erster Dienstag im Monat. Die machen da ein tolles Programm, finde ich. Und gerade jetzt Apocalypse Now, der ist wirklich für die Leinwand gemacht. Das muss man wirklich sagen. Der ist also wirklich, je länger man den Film schaut und auf die Leinwand guckt, desto mehr kriegst du auch das Gefühl, wie die Figuren in dem Film so ein bisschen halt da immer weiter reingezogen zu werden. So wie die den Fluss aufwärts da fahren und selber immer wahnsinniger werden. Hast du auch das Gefühl, durch die Farbgebung, die sich ja auch dann immer weiter verändert, ihr werdet in den Dschungel kommen, dass du dann auch irgendwie, das macht irgendwas mit einem. Also der Film ist von vorn bis hinten ein Meisterwerk. Mhm. Das lässt sich nicht anders sagen. Definitiv. Wo andere Antikriegsfilme, was weiß ich, 2-3 große Momente haben irgendwie, hat der halt am laufenden Band große Momente. Ja, das stimmt. Großartige Story, großartige Schauspieler, das auf der großen Leinwand in Dolby Atmos. Mhm. An der Stelle Kassel, beste Kassel. Kassel, beste Kassel. Du bist ja regelmäßig im Filmpalast dort in Kassel. Ja, absolut. Und ich war jetzt letztens, ich hatte die große Chance, mal wieder im Sinister in Erfurt zu sein und muss ganz ehrlich sagen, auch wenn ich vielleicht jetzt dem einen oder anderen auf den Fuß trete, das war schon eine herbe Enttäuschung. Ja, ich kann es mir vorstellen, wenn man den direkten Vergleich hat, den du ja hast. Und ich sage jetzt mal nichts weiter großartig dazu. Ich habe schon von vielen Leuten gehört, dass das Kasseler Kino Filmpalast sehr, sehr schön ist. Das habe ich erst vor ein paar Tagen auch von irgendjemandem gehört. Genau, bei mir an der Kasse, meinte eine. Ja, sie geht ja sonst in Kassel ins in Filmpalast. Meinte ich, ja, ist ein schönes Kino, meinte sie. Ja, ist nicht zu vergleichen mit anderen Kinos. Ja, ist tatsächlich so. Das Ding ist halt einfach, es ist durchdacht, es ist technisch auf dem neuesten Stand. Ja, das ist ganz wichtig, ne? Du hast absolut, du hast unterschiedlichste Saalkonzepte und die auch einfach konsequent umgesetzt. Also angefangen von Kinderrutsche im Kinderkinosaal quasi, ja, bis hin zu Wasserspielen in der Kaskade und eine angrenzende Bar, die sich direkt daran anschließt. Nicht schlecht. Geht dort einfach einiges. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich glaube, auch wegen dem Kino habe ich so ein bisschen die Lust auf Filme im Kino zurückgewonnen, weil ich auch ziemlich lange nicht im Kino war zwischenzeitlich. Ja. Dann aber einfach die Möglichkeit hatte, in Kassel jetzt des Öfteren mal zu gehen und ja, ich habe Bock. Und aus dem Grund habe ich ja zuletzt, um auf das Eingängliche zurückzukommen, auch einige Filme gesehen. Wie gesagt, es war Scream 6, Apocalypse Now, den Tag davor. Das hat wahrscheinlich Scream dann noch zusätzlich ruiniert, wie gesagt. Mhm. Dann hatte ich die Chance, ja, mit dir, Eve, einen absolut großartigen Film zu sehen und auch mit der Eva zusammen. Ja. Es war ein sehr schöner Abend und das war die Krönung des Abends. Project Wolf Hunting. Es war in gewisser Weise schon die Krönung. Ein also südkoreanischer Horror-Splatter-Film. Ist halt so ein Gore-Streifen irgendwie. Ja, ne? Völlig verrückt. Also, diejenigen, die die Chance hatten, den Film zu sehen, wissen, glaube ich, wovon wir reden. An alle anderen, guckt euch mal an, sage ich einfach mal. Ja. Ne? Also wir haben im Nachhinein, das geht schon auch vorwärts, straight up 2 Stunden. Ja. Da ist auch wenig Luft zwischen. Da geht's direkt voran. Ich muss ganz ehrlich sagen, im Nachhinein wusste ich nicht so richtig, was ich sagen soll. Ja, wir waren alle so ein bisschen sprachlos von dem, was wir da gesehen haben. Ja. Ne? Da wurde auch nicht mit Blut gespart oder an irgendwelchen Soundeffekten, was irgendwelche Wunden oder Schläge oder zerplatzende Schädel betrifft oder was weiß ich, was da alles passiert. Also um da einen kleinen Spoiler an der Stelle zu geben, es wird jemandem der Brustkorb geöffnet und sein Herz geboxt. Es ist so abstrus. Völlig. Und das alles mit einer Werf, sag ich mal, also das habe ich selten im Kino gesehen, beziehungsweise auch in anderen Filmen. Wir haben dann im Nachhinein noch länger drüber nachgedacht, ob das jetzt eine Fortsetzung ist oder irgendwie ein Film in einer Reihe oder irgendwas. Ja. Ich glaube, die Frage konnten wir nicht beantworten. Nee, aber wir waren uns relativ einig, dass das schon ein bisschen drauf anspielt, dass es eine Fortsetzung geben wird. Der Film heißt im Original Alpha. kommt Beta, ja. Fragezeichen, weil es schon am Ende so ein bisschen offen ist. Ja, Cliffhanger, ne? Also am Ende gibt es tatsächlich einen Cliffhanger. Gut, den wollen wir nicht spoilern. Nee. Lange Rede, kurzer Sinn. Ich glaube, für alle, die Bock auf was Schräges haben und das ohne Comedy. Mhm. Das ist nur unfreiwillig komisch. Völlig richtig. Für die ist das, glaube ich, was. Mhm. Aber der Film hat definitiv seine FSK 18 auch verdient. Oh ja. Also, wir hatten ja gelesen am nächsten Tag, dass er, glaube ich, 2 oder 3 Mal in der Prüfung war und erst beim letzten Mal dann durchgekommen ist ohne Schnitt. Also es war gar nicht so klar, dass der überhaupt im Kino laufen kann. Aber er hat die Freigabe bekommen und ich glaube, die Fans haben es honoriert. Der Saal war jetzt auch nicht unbedingt leer, da war ja ganz gut besucht an dem Abend. Ich meine, es war eine Sonderveranstaltung, es war nur eine Vorstellung von dem Film halt. Da konzentriert sich das natürlich noch ein bisschen. Und ich glaube, es wird auch keine mehr geben. Nee. Also es war tatsächlich nur eine einzige Sondervorstellung. Ja. Wahrscheinlich hätte man den Film nochmal sehen müssen. Ja, dann hätte sich wahrscheinlich das eine oder andere erschlossen. Mhm. Aber man muss ganz ehrlich sagen, wir sind da schon mit einigen Fragezeichen auch rausgegangen. Ja. Also ich fand, ich glaube, der Film hat halt so in die Handlung integriert immer mal so Rückblenden, die einfach so plötzlich kommen, ohne dass das irgendwie großartig angekündigt wird. Und mich hat das schon stark verwirrt teilweise, weil du erstmal, das haben wir doch gerade schon gesehen, aber aus einer anderen Perspektive. Und dann wurde das erst klar, dass das eine Rückblende gerade war. Das war jetzt nicht ganz so einfach zu erkennen, weil es auch optisch nicht wirklich abgesetzt ist vom Rest des Films. Es ist einfach so ein Schnitt und dann kommt eine Rückblende. Und dann musst du das erkennen. Also, ich glaube, in dem Film wurde überhaupt gar nichts angekündigt. Da wurde einfach gehandelt. Mhm. Na, da ist jemand zur Tat geschritten. An der Stelle, Alter. Ja, das stimmt. Also, Ankündigungen, irgendwas, irgendwelche Schnickschnack oder drumherum, das gab es da an der Stelle nicht. Und das hat nur besser gemacht. Ja. Der war sehr straight, der Film. Also ich glaube, es zeigt sich schon daran, wie lange wir über diesen Film sprechen. Mhm. Er hat Eindruck hinterlassen. Das definitiv. Na. So, was habe ich noch gesehen? Ich habe noch gesehen Der gestiefelte Kater. Und ja, wir sehen uns ja hier beide zusammen im Video. Da muss ich jetzt mal kurz mit dem Zeigefinger wackeln. Ja, oha. Aus dem einfachen Grund, weil du, Yves, hast ihn immer noch nicht gesehen. Immer noch. Das ist wirklich schade, weil Der gestiefelte Kater ist ein klasse Film. Hm. Zumindest der Teil. Der letzte Wunsch, glaube ich, heißt er, ne? Irgendwie so, ja, kann sein. Ja. Wirklich schöner Film, toll animiert, schön gemacht, tolle Story. Ich mag auch den Charakter von dem Kater, also ich finde es gut. Hm. War mit Kindern da und die haben es auch gefeiert und wie gesagt, also ich finde definitiv sehenswert. Ja. Wahrscheinlich kein Oscar-Kandidat, aber unterm Strich top. Hm. Na? Ja, ich habe das schon von sehr, sehr vielen gehört. Am Freitag war ich an der Kasse und da waren 3 Omis, die sind da reingegangen und gemeint gehabt. Ja, zu Recht auch. Sie haben das im Fernsehen in der Werbung gesehen und sie wollten es sich schon mal angucken. Ich habe gesagt, ja, machen Sie das mal, ist bestimmt sehr unterhaltsam. Ich habe nur Gutes gehört und die sind da freudestrahlend reingegangen. Kann ich absolut nachvollziehen. Ich habe es ja auch noch vor, so ist ja nicht. Ach, das ist doch scheiße, weißt du? Als würdest du den jetzt die Tage noch angucken, ne? Na, erzählst du mir jetzt zum 5., 6. Mal das guck ich noch an. Das passiert schon noch. So war ich ja Sitze. Ja, sicher. Anderer Film, ganz großartig auf der Leinwand, Basic Instinct. Mhm. Auch in der Studio-Kanal-Klassiker-Serie. Ja. Anfang Februar. War das. Genau, ja. Das war letzten Monat. Basic Instinct war absolut top. Ich glaube, jeder kennt den Film, da muss man jetzt auch nicht viel zu sagen. Ja. Weil der große Unterschied ist, am Ende des Tages, Dolby Atmos auf der großen Leinwand macht einfach nochmal was anderes her. Und dass der Film cool ist, brauchen wir nicht drüber reden. Mhm. Der Soundtrack vor allem ist mega geil. Absolut. Den finde ich echt super. Ja. Und ich glaube, ihr hattet das jetzt auch in einer der vorangegangenen Folgen. Also der atmet ja brutal 80er, ne? Ja, ist richtig. Also in allen Belangen. Mhm. Ne? Autos, Kleidung, was weiß ich, alles drumherum. Ja. Aber es ist aus den 90ern, ne? Von 92, glaube ich, ja. Ja, ich habe jetzt nicht nochmal nachgeguckt, aber der ist 80er, Feierabend. Ja, ja. So, was habe ich noch gesehen? Ich glaube, ich vergesse da auch immer einiges, gerade wenn man jetzt so drüber nachdenken muss. Mhm. Also ganz eindrücklich war vergangenes Jahr das Texas Chainsaw Massacre. Mhm. Die Originalversion aus den 70ern. Ja, da hast du erzählt, dass es wohl sehr, sehr gut war. Absolut großartig. Und auch da wieder Kino. Mhm. Ne? Auf der großen Leinwand, abends bzw. nachts, 23 Uhr, ja. Dolby Atmos, den Sound der Kettensäge in der Originalfassung und dann natürlich auch UV. Mhm. Ich finde, das ist bei dem Film auch ganz wichtig. Und ganz ehrlich, da wird jetzt auch nicht so viel geredet und die Story an sich, ja, ne, dünn wie chinesisch Seidenpapier. Ja. Aber ja, das kann man sich jetzt auch angucken. Hm. Wenn man vielleicht jetzt nicht der absolute Englisch-Crack ist, sage ich mal. Und trotzdem, also das ist schon am Ende besser. Hm. Ne, wie bei vielen Filmen. Ja, es macht halt atmosphärisch auch was aus einfach. Absolut. Ne? Also ich gucke, ich weiß, du hast ja öfter mal die Diskussion auch hier im Podcast. Mhm. Ich gucke relativ viele Filme in OV. Mhm. Ja, ich auch. Na, nicht zuletzt wegen meiner Frau auch, sag ich mal. Ja, und genieße das durchaus. Und was ich gut finde, ist die Entwicklung. Es kommen ja mittlerweile auch deutlich mehr, zumindest in Kassel, Filme in OV ins Kino. Ja. Und ich glaube, das ist relativ neu. Also vormals habe ich das zumindest nicht mitgekriegt, dass es relativ viel OV auch gab. Ja. Jetzt erst wieder gesehen, und da freue ich mich schon sehr drauf, Bloodsport. Oh ja. Am 31.03. Das wird auch nochmal richtig geil. Bin ich heiß drauf. Na, also meine Karten habe ich schon. Tatsächlich nicht in OV. Mhm. Obwohl der auch in OV angeboten wird. Oh. Aber leider ist die Uhrzeit OV relativ spät. Ach so, und da wir ja einen Lütten zu Hause haben, sage ich mal, ist 20 Uhr die Zeit der Wahl. Mhm. Dann und nicht 23 Uhr, weil ansonsten macht er die Nacht durch. Ja. Und darum einfach in ja, auf Deutsch. Ja. Ja. Hat auch was. Ich hatte auch was, ja. Ich hatte den vor, weiß gar nicht, letztes Jahr oder vorletztes Jahr mal so wieder gesehen. Die deutsche Synchro ist schon. Ist schon ein Ding. Ja, ist schon ein Ding. Ne? So, sagen wir es mal auf so. Auf jeden Fall. Ja, ist schon ein Ding. Das hat auch Unterhaltungswert, glaube ich. Zusätzlich. Yves, welche Filme hast du denn gesehen? Ich habe seit der letzten Aufnahme 3 Filme. Da würde ich jetzt einer enttäuschen, aber da komme ich gleich dazu. Und eine Serie fast zu Ende geschaut. Was jetzt nicht schwer war, weil es nur 6 Folgen sind. 5 habe ich geschaut. Okay. Ja. Und zwar ist das einmal Magic Mike, The Last Dance. Ja. Mein lieber Schwan. Habe ich im Kino gesehen, in Köln. Mit Eva zusammen waren wir, ja, Namen vergessen. Ist so ein größeres Kino. Das war ein bisschen, wir haben an so einem Automaten die Tickets geholt. Wir waren sehr spät dran. Also ich bin quasi mit der Nee, ich habe die ersten 10 habe ich auch verpasst. Tatsächlich. Ja, mit so einer späteren Szene rein, vielleicht 2 Minuten verpasst, keine Ahnung. In den Saal rein. Mich hat keiner kontrolliert. Wir hätten gar keine Tickets kaufen brauchen, theoretisch. Bin da lang gelaufen, da war einfach keiner. Bin in den Saal rein, so. Und so wie ich dich kenne, hast du dich dann ein bisschen geärgert, dass du Tickets gekauft hast. Ach, nur ein bisschen, nur ein bisschen. ja, der Film ist echt scheiße. Ja, super. Das hätte ich nicht gedacht. Das hätte ich wirklich nicht gedacht. Der erste soll ja sehr gut sein, den habe ich nicht gesehen, von Steven Soderbergh. Ja, ich glaube, es gibt auch Leute, die sagen, der zweite ist sehr gut. Ja, da habe ich jetzt tatsächlich noch keinen gehört, der das sagt. Der Film ist auch nicht von Steven Soderbergh. Der dritte jetzt aber wieder schon. Deswegen hatte ich die Hoffnung, dass das ein bisschen was dahinter steckt. An Tiefe auch. Aber da ist einfach nichts. Ja, Magic Mike, The Last Dance. Da ich habe mir viel Tiefe gewünscht. Ja. Auch bei dem Film. Da geht's noch nicht mal so tief rein, tatsächlich. Das Plakat hat auch viel Tiefe versprochen. Tiefe Ausschnitte In erster Linie. Also, ich spiele mit Channing Tatum wieder. Zweite Hauptrolle hat Salma Hayek. Und ich, wow. Also, die ist so anstrengend, die Figur, die sie spielt in diesem Film. Wirklich von vorn bis hinten. Du wirst die ganze Zeit einfach nur Beckham. Und es ist komplett nicht nachvollziehbar, wie sich dieser Magic Mike in diese Frau verlieben kann. Ja, ich glaube, ich weiß warum. Das macht absolut keinen Sinn. Die ist so toxisch. Das ist krank. Also mir würde trotzdem was einfallen. Ja, glaube ich dir. Ja, ansonsten, die Tänze sind ganz gut choreografiert, sag ich jetzt mal. Gibt gegen Ende einen, der ist irgendwie, da regnet es scheinbar auf der Bühne und alles ist nass. Und da Magic Mike, der macht halt nochmal seinen wirklich letzten Tanz. Der letzte Tanz. Tanzt da selber nochmal, obwohl er es eigentlich gar nicht wollte, den ganzen Film lang. Aber im Grunde ist das ein Film zum Vergessen. Und ich glaube, ich habe jetzt auch das letzte Mal drüber gesprochen. Geh mal weiter. Wahrscheinlich ähnlich wie Scream. Das ist so ein Sonntagnachmittag. Ich habe mich mal auf die Couch gesetzt und mach's einfach mal Film. Ja, da würde ich nebenbei noch bügeln vielleicht. Ja, genau. Ja. Ja, Project Wolfhunting halt, haben wir schon drüber gesprochen. Und dann war am Dienstag die Überlegung, es lief auch noch Creed 3 in der OV. So, ich hatte Apocalypse Now damals schon mal gesehen, vor Corona, als der wieder aufgeführt wurde. Der kam damals schon mal ins Kino, als die den restauriert hatten in 4K. Gab es auch Sondervorstellungen, da hatte ich den gesehen. Und ganz kurz, in welcher Fassung? Das war schon diese Final Cut. Final Cut? Fassung, ja. Die wurde da okay. Das erste Mal quasi aufgeführt. Da kamen damals auch die Blu-rays raus, die es aktuell gibt. Ich glaube, die Redux, die ist ja nochmal, ich weiß nicht, halbe Stunde länger oder sogar eine Stunde länger? Die ist ein bisschen länger, ja. Ein ganzes Stück, glaube ich sogar. Das kann sein. Auf jeden Fall ein paar Minuten. Weiß nicht, 20 oder so. Aber ich muss sagen, ich habe die Redux-Version auf DVD zu Hause. Die habe ich ein paar Mal gesehen als Jugendlicher. Um nicht Kind zu sagen. Ich denke, das trifft schon. Ich muss sagen, in meiner Erinnerung fehlt dieser Final Cut Version eigentlich nichts. Da ist nicht zu viel drin, da ist nicht zu wenig drin, die ist perfekt. Das denke ich auch. Ja. Der hat absolut keine Längen dafür, finde ich. Super. Nee, auf jeden Fall haben wir dann überlegt und wir sind dann in Creed 3 OV gegangen und es war auf jeden Fall die falsche Entscheidung. Also, schade. Wir waren noch ein paar anderen Leuten da. Die fanden den alle okay bis gut. Mich hat er schon schwer enttäuscht. Warum? Der hat mich absolut nicht abgeholt. Von der Story, von nix, von der Inszenierung hattest du vielleicht so 2-3 Szenen, die ansehnlich inszeniert waren. Das muss man dazu sagen. Ich kannte nur den ersten Teil, den ich sehr, sehr, sehr gut finde. Da war Ryan Coogler, der Regisseur, der danach noch Black Panther 1 und 2 gemacht hat. Kann man jetzt halten, was man will davon. Aber da hat man gemerkt, dass da jemand mit Verstand dran war. Den zweiten Teil habe ich gar nicht gesehen tatsächlich. Da hatte ich jetzt auch nicht die Zeit, vorher noch den zu gucken. Habe ich mir schon länger eigentlich vorgenommen gehabt. Aber das war auch schon von einem anderen Regisseur. Der hat auch nichts anderes im Petto außer diesem Film, kannst du sagen. Okay. Was schon auch irgendwas heißen soll, denke ich mal. Also er hat auch seitdem nichts Nennenswertes gemacht. Vielleicht ein Musikvideo oder so. Keine Ahnung. Und jetzt zum dritten Teil hat der Hauptdarsteller selber die Regie übernommen, dieser Michael B. Jordan. Und ich glaube, ein Regisseur mit mehr handwerklicher Erfahrung hätte es vielleicht besser gemacht. Ich kann mir vorstellen, dass die zwei, drei optischen Ideen eher vom Kameramann kamen. Ich will da jetzt aber auch nichts unterstellen. Aber der hat mich nicht abgeholt. Der ist ein bisschen düsterer, das ist okay. Da habe ich jetzt auch nichts dagegen. Aber, nee. Und die Kämpfe, das wirkte wie, als würden wir hier auf der Playstation irgendwie, das war nur wildes Geschlage. Und so schnell, alles ist komplett unrealistisch gewesen. Project Wolfhunting war es realistisch, ne? Ja, ja, klar. Das war ähnlich. Ähnliches Kaliber, muss ich sagen. Ja. Ja, also das auch aber nicht. Wenn du sagst, Entschuldigung, ja. Du hast wirklich recht, ne? Das erinnert mich an die frühen Mortal Kombat-Spielreihen. dieses Project Wolfhunting. Ja. Weißt du, wie ich meine? Das ist, war im Grunde genau dasselbe. Ja. Bloß im Kino 2 Stunden als Film. Ja, und dann gibt es auch noch ein paar Finishing Moves. Völlig richtig. Eieiei. Ja. Das war's an Filmen. Ansonsten hatte ich noch Prime Video aktuell die Serie Luden. Weiß nicht, ob das ich habe einen Trailer gesehen. Ja. Ja, die, und, die kann man sich gut angucken, muss ich sagen. Tatsächlich, ja. Ich habe mich gefragt, also ist ja schon vielversprechend, sage ich. Mhm. Ganz grundsätzlich. Ne? Ja. Was den Trailer betrifft, ich habe mich gefragt, lohnt sich's? Ich hätte mir wahrscheinlich nicht angeguckt, die Serie. Aber wenn du jetzt sagst, nö, ist cool, kann man machen, dann ja, warum nicht? Nee, wie also, viele Folgen? Das sind 6 Folgen. Ich habe jetzt 5 gesehen. Die Atmosphäre ist da gut eingefangen. Die Figuren sind sympathisch oder nicht. Aber sie bringen es gut rüber, was sie machen sollen. Und es sind auch ein paar gute Sprüche dabei. Ist halt alles auch so ein bisschen in diesem hamburgischen Dialekt gehalten. Das ist ganz witzig. Also macht Spaß. Die Serie macht schon Spaß, ja. Das ist cool. Kann man sich gut angucken. Also würde ich empfehlen, auf jeden Fall. Ich weiß jetzt nicht, wie die letzte Folge endet, ob da nochmal alle Handlungsfäden so aufgelöst werden oder ob die auf eine Fortsetzung gehen, keine Ahnung. Bin ich jetzt nicht informiert, aber ich denke mir, bis zur Ausstrahlung dieser Folge werde ich die auch noch gesehen haben. Das bringt zwar euch nichts, aber mir. Ja, danke, Yves. Bitte. Dann an der Stelle noch meine Serienempfehlung. Ja. King of Queens. All-Time Classic. Jetzt mittlerweile zum 45. Mal und immer noch gut. Es gibt keine Serie, die mit einem Stück Pizza oder was weiß ich zu essen besser ist als King of Queens. Gibt's nicht. Ja. All-Time Classic, absolut. Und mittlerweile auch über 20 Jahre alt. Ja, das ist schon erstaunlich. Ne? Kann mich noch in Sinn, als die auf RTL 2 damals zum ersten Mal ausgestrahlt wurde, wenn wir die ersten Folgen so geguckt hatten. Ja, ich bei mir im Kinderzimmer. Noch, da haben wir, wollte ich gerade sagen, bei dir im Kinderzimmer auf dem kleinen Röhrenfernseher King of Queens geguckt. Und ich weiß aber, ich wollte immer rausgehen, irgendwas machen und nee, wir können nicht raus. Läuft King of Queens läuft noch und so, wir müssen noch. Ja. Ja, tatsächlich, wir kennen uns schon länger, für alle, die es an der Stelle noch nicht wissen. Seit nunmehr 31 Jahren? Ich würde sagen 31, ja. Ja, ich glaube 31. Das was nicht heißt, dass wir 40 sind, wohlgemerkt. Das nicht, nee. Aber wir kennen uns seit 31 Jahren und haben in der Zeit auch schon das ein oder andere Abenteuer erlebt. Abenteuer erlebt, genau. Ja, das kann man durchaus so sagen. Ja. Unter anderem King of Queens. Was wie immer großartig ist. Ich gucke sie jetzt wieder durch. Alle, glaube ich, 10 Staffeln. Müssen 10 sein. Oder sind es nur 9? Ich weiß es nicht, genau. Ich glaube, es sind 9. Ja, ich müsste jetzt auch nachgucken. Aber ja, lohnt sich immer. Das glaube ich, ja. So, ich trinke noch mal einen Schluck Bier. Trink mal einen Schluck Bier. Bevor wir jetzt zum Hauptteil des Ganzen kommen, oder? Ich bin gespannt. Ja, also wüsstest du es nicht, wie du da schmunzelst. Ja, ich habe einen Film mitgebracht. Ja, welchen denn? Und zwar habe ich mitgebracht 2 glorreiche Halunken. Oder der englische Titel The Good, The Bad and The Ugly. Aha. Und ich glaube, jetzt sollte der ein oder anderen schon mal so ein bisschen Alarmglocke klingeln, weil das ist ja an sich ein bekannter Titel. Na, also das sagt ja wahrscheinlich jedem was, oder? Also ich hatte ihn vorher schon gesehen, ja. Ja, ist ja auch schon was älter, der Film. Das stimmt. Ne? Also Chance war genug. Der Film ist von 1966. Ich habe ihn ausgesucht, nicht nur, weil er auf jeden Fall in der Top 5 meiner Lieblingsfilme ist, sondern auch, weil er, ich glaube, die Quintessenz des Italo-Western ist. Zumindest für mich. Da lässt sich drüber streiten. Ne, so in Richtung Spiel mit das Lied vom Tod und so weiter und ja, so fort. Den liebe ich, ja. Völlig richtig, kann ich auch nachvollziehen. Für mich ist dieser Film tatsächlich die Quintessenz und der Gipfel des Italo-Western. Und verkörpert alles, was ich daran liebe. Ne, das ist nicht nur eine geile Story, zu der wir ja gleich kommen, ja, sondern der Film hat einfach alles, was ich Am Italo-Western schätze. Mhm. Am Spaghetti-Western. Das nämlich. Ja? Das nämlich. Ja gut, kannst du so und so sagen, ne? Ja, ja. Genau, ja, zwei glorreiche Halunken. Von 1966. Der dritte Teil der Dollar-Trilogie von Sergio Leone. Dem Meister himself quasi. Ja, absolut. Und meiner persönlichen Meinung nach auch der Beste aus der Reihe. Obwohl ich die beiden vorher, das ist zum einen für eine Handvoll Dollar ja. und zum anderen für ein paar Dollar mehr, ja. mag ich auch beide sehr. Hm. Ich habe die alle, also den habe ich jetzt natürlich wieder mal geschaut, zur Vorbereitung, logisch. Aber die insgesamt, die drei, das ist bestimmt schon 15 Jahre her oder so, dass ich die mal gesehen habe. Deswegen kann ich da gar nicht so viel sagen. Außer, dass sie mir auf jeden Fall damals gefallen haben. Also ich gucke die mir tatsächlich in regelmäßigen Abständen immer wieder an, weil ich sie einfach genieße. Ich finde die großartig. Ich finde, die kann ich auch immer sehen. Ja. Na? Also ich habe heute Morgen tatsächlich zwei glorreiche Halunken gesehen und ich könnte mir den heute Abend schon wieder angucken, weil er einfach stark ist. Ja, das stimmt. Also auch wenn er 3 Stunden geht. Mhm. Das wusste ich tatsächlich gar nicht mehr. Ich hatte schon über 2 Stunden in Erinnerung. Dachte mir, ja, so 2,5 musst du rechnen. Boah, dann der zieht 3 Stunden durch. Dann sind es 3, aber es wirkte für mich auch nicht so unbedingt. Ich sag mal, der Film ist kurzweilig. Ja. Und das ist, finde ich, schon an der Stelle eine Kunst und spricht auch für den Film, weil der Film ja an sich extrem entschleunigt ist. Mhm. Das stimmt. Also, sind halt diese typischen Leone-Aufnahmen. Generell, sage ich mal, der Spaghetti-Western oder Italo-Western steht ja meiner persönlichen Meinung nach komplett konträr, sage ich mal, zu der ganzen Ägide Marvel, die es jetzt in den letzten Jahren irgendwie gegeben hat, wo ständig irgendwas passiert oder irgendwas knallt oder irgendjemand spricht, durch die Gegend rennt oder einfach irgendeine Action stattfindet. Ja. Das ist ja hier überhaupt gar nicht der Fall. Und das macht den Italo-Western ja am Ende des Tages auch aus. Ne? Du hast ganz viele Weitwinkelaufnahmen, dann wieder die nächste Aufnahme, der nächste Schnitt, siehst du eine Hand, du siehst Augen, es wird extrem wenig gesprochen und vor allen Dingen werden nur kurze Sätze gesprochen. Gerade in dem Film ist das nochmal ganz besonders deutlich geworden, finde ich. Das ist insgesamt sehr entschleunigt. Du hast wenig Bilder, aber dafür knallen die Bilder. Oh ja. Und das finde ich persönlich ganz angenehm. Und ich glaube, du wirst mich jetzt schimpfen, wenn ich sage, Mission Impossible war es, ne? Ja, ja. Ja, Mission Impossible. Ich saß da mit dir damals vor ein paar Jahren im Kino. Ich weiß nicht mehr, welcher Teil das gewesen ist. Fallout, genau. Und ich habe gedacht, mir platzt der Kopf, ne? Weil da war ja ständig irgendwas. Ja, aber da ist es noch gar nicht mal so schlimm. Da gibt es schlimmere Filme. Durchaus richtig. Aber ich persönlich muss ehrlich sagen, ich genieße das ungemein. Dass dort einfach auf wenige beziehungsweise in wenige Szenen viel Energie und auch viel Handlung gelegt wird. Ja. Und das oftmals nur durch Mimik und Gestik. Na? Du brauchst natürlich dafür dann auch dementsprechend die Schauspieler. Also du brauchst ein paar ausdrucksstarke Schauspieler, die das auch rüberbringen können. Ja, das stimmt. Ja. Und das haben wir ja an der Stelle. Definitiv. Na? Erstmal den großartigen Lee Van Cleef, ja, der ist super. Der leider mittlerweile gestorben ist. Ich weiß nicht, wie viele Western der gedreht hat. Also ich möchte es auch nicht durchzählen, das sind mit Sicherheit 50 garantiert. Ja, also der hat viel Output gehabt in der Richtung. Aber der hat halt auch so ein wahnsinnig markantes Gesicht, so richtig, das passt einfach da rein. Das Ding ist, ich glaube, man könnte dem Mann nachsagen, dass er so ein bisschen eindimensional spielt. Weißt du, wie ich meine? Also der verkörpert schon eine gewisse Rolle. Aber in dieser Rolle schauspielert der ungemein gut. Und das ist das Ding. Und also wie gesagt, ich bin ein großer Fan und auch in dem Film ist er am Start. Neben Clint Eastwood hätte man noch. Absolut richtig. Der auch in allen beiden anderen Dollarfilmen mit vorkommt. Und wir haben Eli Wallach oder Wallach, oder wie man es ausspricht. Genau, Wallet, glaube ich. Für die, die es jetzt noch nicht erkannt haben, aber der kam im Podcast schon mal vor, zumindest wurde ein Film von ihm erwähnt, nämlich The Holiday. Dass er der, tatsächlich, der alte ja. Mann, der da zu dieser Preisverleihung soll. Und dem das Laufen quasi wieder beigebracht wird, weil er zu faul ist und sich lieber an seinen Rollator da festhalten möchte. Das war ganz niedlich. Eva hat das gesagt, sag mal, ja, der, da, wir haben den Film geschaut und sie hat da kurz auf dem Handy mal was nachgeguckt. Meinte sie, das ist doch der aus The Holiday. Meinte ich, Moment mal. Wenn man sich genau anguckt, das Gesicht so und die Augen und die Nase und so weiter, und ein bisschen an der Stimme erkennt man es auch noch. Aber man muss ja dazu sagen, da liegt doch einfach Zeit dazwischen. Ne? Ja, das sind ja 40, 50 Jahre. Ne? Auf jeden Fall. Jahre. Das ist schon echt lange, aber fand ich ganz niedlich eigentlich. Und ich glaube, das sind auch, was jetzt die zwei glorreichen Halunken betrifft, sind, glaube ich, am Ende auch die entscheidenden Schauspieler. Mhm. Ne, darüber hinaus erwähnenswert. Eigentlich niemand. Meiner persönlichen groß. Meinung nach jetzt vielleicht für Freaks der Szene. Ja. Aber ansonsten eher nicht. Mhm. Na, aber das reicht völlig aus. Mhm. Weil eben genau diese drei zum einen The Good, The Bad and The Ugly sind. Mhm. Diejenigen, die es schon gesehen haben, wissen, wer zu welchem Namen gehört. Clint Eastwood, The Good. Mhm. Lee Van Cleef, The Bad. Und Eli Wallach. Wallach. Irgendwie sag so. Du nochmal, wie wird er ausgesprochen? Ich weiß es nicht. Ich weiß ich will es nochmal hören, Eli. Ich weiß das auch selber nicht. Eli Wallach. Ja, ist der Ugly One. Genau. Der Ugly One. Ja, ja. Ich finde ja tatsächlich, und da sind wir ja schon am Anfang des Films. Ja, vielleicht kannst du kurz mal zusammenfassen. Ja, danke schön. Dass man nicht. Dass es nicht zu ausufern wird. Einfach mal so ein kurzes. Genau, ich gebe mir die größte Mühe. Du kannst mich natürlich auch gerne unterstützen, weil du weißt, das ist meine große Stärke, Filme zusammenfassen. Aber nochmal kurz zu dem Punkt zurück. Der erste Auftritt von der Ugly One. Ja, finde ich auch absolut stark. Und zwar, der fliegt durch eine Scheibe mit einem Schinken in der Hand. Super. Landet auf dem Boden. Und dann stoppt quasi das Bild und es wird reingeschrieben, der Ugly. Ja, das ist super. Also, und dann geht's weiter. Ist ja, glaube ich, der erste. Großartig. Ist ja, glaube ich, auch der erste, der vorgestellt wird, ne? Es ist der erste, der vorgestellt wird, ganz genau in der Szene. Also es gibt dort ganz am Anfang drei Kopfgeldjäger, die auf der Jagd nach ihm sind. Genau. Und die wissen, wo er sich aufhält, in irgendeinem Haus, sag ich mal, ne? In so einer typischen Western-Saloon-Atmosphäre, Western-Stadt. Ja. Genau. Die schleißen sich an, gehen ins Haus, werden erschossen und der Ugly One fliegt mit dem Schinken durchs Fenster. Ja, aber das Schöne ist, du siehst es halt erst nicht. Die Kamera bleibt ja draußen. Du hörst Schüsse und plötzlich springt dieser Mann durch die Scheibe nach draußen mit diesem Schinken und rennt weg. Man muss dazu sagen, auch wenn das, klar, es ist witzig und sicherlich auch für die Hörer und Hörerinnen ist es witzig, aber das hat trotzdem nicht diese Bud Spencer-Atmosphäre. Mhm. Weißt du, wie ich meine? Und das, glaube ich, ist ganz wichtig nochmal an der Stelle auch. In diesem Film, der ist an manchen Stellen unfreiwillig komisch. Mhm. Aber es wird nicht verulgt. Nee, absolut nicht. Das zu keiner Zeit und auch in keiner Form. Und auch diese Szene mit dem Schinken, wo der durch dieses Fenster springt, das hat seine Ernsthaftigkeit. Ja. Naja, also du hast nicht irgendwie das Gefühl, das wird jetzt ulkig oder irgendwas und jetzt kommt ein großer Teller Spaghetti oder so. Nee, das hat schon alles irgendwie auch Hand und Fuß und ist einfach in sich auch kernig. Ja. Na? Genau, das ist die Vorstellung von The Ugly One. Ja. Ganz am Anfang, darauf folgt die Vorstellung von The Bad, in der deutschen Fassung genannt Sentenza. Ja, das hatte ich dann gelesen. Stimmt, gehabt. Ganz kurz, Entschuldigung, Eve, The Ugly One, Tuco. Tuco, genau. Und ja, noch viele andere Namen, die einmal in einer Szene genannt werden. Da hat er in mehreren Szenen, ich glaube in drei Szenen sagt er alle seine Namen. Ja. Ist ein Mexikaner dazu gesagt. Mhm. Und das sind eine ganze Menge Namen, die der da an der Stelle mitbringt. Aber genau, Tuco ist sein Rufname genau. quasi. Ja. Bad im deutschen Sentenza bezeichnet. Ich habe es auf Englisch geschaut. Da ist er Angel Eyes. Mhm. Und das auch nicht zu Unrecht. Das ist auch nicht zu Unrecht. Das passt sehr gut. Sentenza habe ich gelesen. Auch so ein bisschen Sentence, Judgment mäßig. Ich glaube, in der italienischen Version wird er auch Sentenza genannt. Ja, und ich glaube, das kommt seiner Rolle auch nahe. Das kommt auch nahe. Es passt mal. Auch durchaus. Ich hatte mich ja, bloß, ich war bloß ein bisschen irritiert, als ich halt gelesen habe, Sentenza. Weil es kommt halt in der englischsprachigen Version, wird das nicht einmal gesagt. Nee, das stimmt. Tatsächlich, ja. Aber wie gesagt, dem Namen zumindest in der Deutung wird er auch gerecht. Hm. Und das sieht man an sich eigentlich schon in der Vorstellung von ihm. Hm. Na, es ist folgendermaßen, er hat einen Auftrag, Bezahlung $500. Hm. Und er soll jemanden umbringen. Ja. Er soll noch eine Information bekommen. Vorher. Ja, genau. Er soll eine Information bekommen und am Ende des Tages soll er den aber schon noch umbringen. Ja. Das beinhaltet das in den $500 durchaus. Mhm. Genau, noch dazu gesagt, ich habe die Zeit angehalten. In den ersten 10 Minuten des Films, ja, das fand ich wird super. Nicht gesprochen. Das fand ich, ja, habe ich auch drauf geachtet auf meinem Blu-ray Player. Und ich finde es großartig. Ich finde es wirklich großartig. Mhm. Genau, 10 Minuten. Ich habe dann nochmal gestoppt und habe nachgeguckt. 10 Minuten lang wird nicht gesprochen, sondern der Film nimmt einfach seinen Lauf. Mhm. Und er nimmt dich ganz ohne Worte und ohne Kommunikation völlig mit auf seine Reise, finde ich. Ja. Und zieht einen gerade durch diese eindrücklichen Szenen und Nahaufnahmen dann im Kontrast zum Weitwinkel auch komplett in seinen Bann. Ja. Also, das muss man sagen. Na? Ja, der Film funktioniert sehr stark über die Bilder. Also, da haben die echt gute Arbeit geleistet. Und es ist nicht verwunderlich, dass Sergio Leone mit dem Kameramann später auch oft noch zusammengearbeitet hat. Tonino Deli Colli. Er hat unter anderem dann bei Once Upon a Time in America beispielsweise, der auch sehr bildgewaltig ist, ja. Der auch sehr bildgewaltig ist, hat mit ihm auch zusammengearbeitet, als ein Beispiel einfach. Der schafft es schon, irgendwo habe ich gelesen gehabt, dass theoretisch kannst du den Film an jeder Stelle, beliebigen Stelle anhalten. Du hättest irgendwie, also jedes Bild ist irgendwie so in sich komponiert, dass es irgendeinem künstlerischen Standard da nahe kommt und dass du da ein Gemälde oder eine Fotografie draus machen könntest, theoretisch. Mhm. Das ist schon echt stark. Ich glaube, das merkt man auch, wenn man den Film sieht. Ja, und der Anspruch dahinter einfach, auch das so genau machen zu wollen, finde ich absolut bemerkenswert. Und das Ding an der Sache ist ja, ohne diese Dollar-Trilogie und ohne den Erfolg von der Dollar-Trilogie hätte es die America-Trilogie, die ja darin gipfelt, überhaupt gar nicht gegeben. Eben. Ne? Also das ist schon Vorläufer hier alles. Mhm. Und das gipfelt dann am Ende des Tages in Once Upon a Time. Mhm. Ja, genau. Und das ist ein wahnsinnig guter Film. Mhm. So, aber kommen wir nochmal zurück. Kommen wir doch nochmal zurück. Ein Auftrag, $500, genau. Ja. Und er soll einen Soldaten namens Jackson finden, wenn ich mich recht entsinne. Ne? Ja, und dabei kommt raus, dass der Soldat namens Jackson sich zum einen mittlerweile, wie nennt er sich gleich? Bill Carson. Nennt er sich, genau. Dass er sich mittlerweile Bill Carson nennt und zum anderen weiß, wo die $200.000 Kriegskasse sind. Ja. Nämlich versteckt. Abhanden gekommen. Genau. Was? Abhanden gekommen, sagte ich. Ja, sind abhanden gekommen. Aber der Bill Carson, vormals Jackson, dieser Soldat, muss wohl wissen, wo sich das Geld befindet. Mhm. So. Und eben dieserjenige, dem die Information entlockt wurde, ich glaube, der hat gar keinen Namen. Ist auch nicht so wichtig, glaube ich. Nö, ist auch nicht wichtig an der Stelle. Bietet an der Stelle dann $1.000, damit Sentenza seinen Auftraggeber umbringt, der ihm vormals die $500 geboten hat. Ja. So, der Mann ist prinzipientreu. Ich wollte es gerade sagen. Auch noch, nimmt den Auftrag an, führt aber den anderen Auftrag selbstverständlich aus. Ja. Das bedeutet, dass er denjenigen, der ihm dann quasi die Info mit Bill Carson gegeben hat, erschießt. dazu noch sein Sohn. Ha. Und das alles mit einer gewissen Leichtigkeit. Das einfach mal so. Das Ganze ist dann untermalt von Bildgewalt und dem Klagen der Ehefrau. Mhm. Woraufhin Sentenza bzw. The Bad dann zurückgeht zu seinem vormaligen Auftraggeber und den dann auch noch umbringt, nachdem er ihm die Information gegeben hat. Ja. Aber wie gesagt, er sagte, und ich glaube, es ist O-Ton in der deutschen Fassung, wegen ihm bricht er seine Prinzipien auch nicht. Führt seinen Auftrag aus. Hat den dann auch noch getötet. Genau. So, und an sich macht das eigentlich, oder sagen wir, dieser gesamte Abschnitt macht an sich ja den einen Story-Arm ready, sag ich einfach mal. Ja, genau. Weißt du, wie ich meine? So, und dann kommt ja quasi der nächste. Willst du den beschreiben? The Good kommt dann, Clint Eastwood, im Englischen als Blondie bezeichnet von Tuco immer. Weiß ich nicht, wie es im Deutschen ist. Der Blonde. Der Blonde, Blondie. Ja, im Englischen sagt er immer Blondie. Genau, wir sehen ihn mit Tuco zusammen, die so eine gewisse Masche entwickelt haben. Tuco halt mit Kopfgeld, wird in so eine kleine Stadt gebracht und dem Sheriff ausgeliefert und dann immer dann, wenn Tuco gehängt werden soll für seine zahlreichen Verbrechen, die da auch einige Minuten lang quasi vorgelesen werden, zusammen mit seinen zahlreichen Namen und Decknamen. Und einige ältere Frauen in Ohnmacht fallen lässt. Oh ja, das stimmt. Währenddessen er da auf so einem Pferd sitzt und einen, einen Strick um den Hals hat. Ja, der soll gehängt werden. Der soll gehängt werden, genau. Macht sich halt Blondie, aka The Good, irgendwo weit weg, bringt er sich in Stellung mit einem Gewehr, um in dem Moment, wenn das Pferd quasi losreiten soll, um ihn zu erhängen, zerschießt er den Strick. Also die teilen sich dann die Beute sozusagen. Die hat, der hat ja das Kopfgeld kassiert vorher. Und dann teilen die sich die Kasse. Das machen die, glaube ich, 2-3 Mal. Ja, obwohl Tuco sagt, er hätte eigentlich mehr verdient, weil er hat das größere Risiko, woraufhin dann der Blonde sagt, naja gut, beim nächsten Mal trifft er vielleicht nicht. Ja, das stimmt. Womit der Deal dann wieder besiegelt ist mit den 50-50. Ja. Dann gibt es scheinbar eine ganz nette Anekdote irgendwie in der ersten Szene, also in dieser Szene halt, wo das erste Mal passiert, ist das Pferd halt wirklich so erschreckt während der Dreharbeiten, dass Eli Wallach eine Meile lang mit vollem Karacho auf diesem Pferd saß und die Hände hinterm Rücken zusammengebunden hat und sich nur mit seinen Beinen festhalten konnte, weil das Pferd einfach ausgebüxt ist. Ganz witzig eigentlich. Ja, ich glaube, es gab tatsächlich einige Probleme insgesamt bei diesem Dreh. Ja. Zu einem anderen kommen wir dann später noch. Also ganz reibungslos lief das nicht ab, aber es scheint funktioniert zu haben. Das hat ganz gut funktioniert, glaube ich. Ja. Ich glaube, der Blonde wird dann in der Szene auch vorgestellt, die du gerade beschrieben hast. Ich glaube, wo er das Gewehr so anlegt, ne? Kann das sein? Genau. Ja. Genau, wo er das Gewehr zum anlegt, kommt dann quasi The Good wird eingeblendet und dann ist auch die letzte Figur quasi eingeführt. So, und die, wie gesagt, die machen sich dann, also die zerstreiten sich, Tuco und The Good. Oder Blondie. Des Geldes wegen, wie es halt immer so ist, sind ja alles ein bisschen gierige Menschen dort. Also die Good ist ja auch nicht wirklich gut. Man kann jetzt, kann man jetzt drüber streiten, sicherlich, aber ich habe gelesen. Nee, ganz kurz. Da würde ich kurz einklinken an der Stelle. Das ist ja auch quasi inhärent im Italo-Western, sage ich mal. Dass es nur Anti-Helden gibt, sozusagen. Keine richtigen Helden. Also diese John Waynes und so weiter und so fort, die es vormals gegeben haben, die immer den Sheriff gespielt haben, wo ganz deutlich wurde, es ist hier eine gute Seite da und es ist hier eine böse Seite da. Und das war klar aufgeteilt und die Story folgte auch klar diesen Vorgaben. Ja. Das ist ja hier an der Stelle gar nicht mehr. Ja. Ne? Du hast unterm Strich desillusionierte sarkastische Anti-Helden. Die alle nur auf ihr eigenes Gut aussehen halt. Genau. Und das ist mir heute Vormittag nochmal aufgefallen, Als ich den Film dann, ich weiß nicht, wie oft ich ihn schon gesehen habe, aber es wird mir eigentlich jedes Mal wieder deutlich, die Namen sind beliebig tauschbar. Ja. Na? Also die Gurt kann man höchstens noch als gut bezeichnen, weil er so ein bisschen an ein paar Stellen Herz für Tuku hat. Ja, Aber das... Kannst du jetzt so und so sehen, sag ich ja, mal. Ja, ne? das ändert sich ja auch schnell mal wieder und dann wird halt Tuku durch die Wüste gescheucht etc. pp. Oder umgekehrt. Also ist es vielleicht minimal gutes Herz zu erahnen. Also ich habe das Gefühl, die mögen sich schon irgendwie. Die brauchen sich, das ist das Ding. Na, die mögen sich. Also Blondie, glaube ich, mag Tuku schon ein bisschen. Ich weiß gar nicht so richtig, ob da überhaupt jemand irgendjemand mag in dem Sinne. Ich glaube, am Ende des Tages, du könntest recht haben, das kann man schon so sehen, aber im Großen und Ganzen geht es da schon tatsächlich auch um das eigene Befinden und die eigenen Vorstellungen. Also wir sagen es mal kurz zu Ende, dass die Zuhörer ein kurzes Bild haben, für die, die den Film nicht erkennen. Das Ganze spielt halt während des Bürgerkriegs in Amerika. Alles ein bisschen wirr von der Situation her. Sie raten halt mehrmals auch in irgendwelche Kämpfe hinein oder so, dass im Hintergrund irgendwelche Schlachten gerade passieren oder ein paar Figuren im Kriegsgefangenenlager landen, weil sie sich Soldatenuniform ausgeliehen haben, sag ich jetzt mal, und dann versehentlich von der falschen Seite aufgegriffen werden. Insgesamt geht es halt im Grunde darum, dieses Geld zu finden, von dem anfangs schon die Rede war. Diese 200.000 Dollar, die in irgendeinem Grab verscharrt sind, wo aber der eine zwar den Namen des Grabes weiß, der andere aber den Namen des Friedhofs und so sind sie halt alle voneinander abhängig. Angel Eyes versucht halt auch seinen Schnitt zu machen, weiß leider nicht so viel, deswegen wird gefoltert etc. Es wird alles mit harten Bandagen gehen die miteinander um. Ja. Jetzt hast du es kurz umrissen. Genau, um das jetzt mal kurz zu machen. Und vielleicht können wir noch ein bisschen auf so bemerkenswerte Szenen eingehen, die dich beeindruckt haben, die mich beeindruckt haben. Ich glaube, ich hatte es schon im Vorfeld, als ich angekündigt habe, dass ich mir den Film aussuche, habe ich es, glaube ich, schon gesagt. Es ist eine große Story. Insgesamt und es baut tatsächlich auch alles aufeinander auf und jede Szene braucht eigentlich auch die nächste. Ich glaube, es ist schon ganz gut, wenn man es so umreißt und sagt, jeder, der Bock hat, soll sich es angucken. Ja. Na? Das sowieso. Eben, aber da geht schon auch eine Menge unter, sage ich mal, jetzt bei unseren Erklärungen. Ne? Ja klar, aber man kann ja nicht den ganzen Film nacherzählen, oder sollte man nicht? Also ich glaube, wir sind euphorisch genug, um allen anderen Lust drauf zu machen, sich den Film anzugucken. Das hoffe ich sehr. Ja genau, du warst ja letztes Wochenende nämlich zu Besuch bei mir in Erfurt. Völlig richtig. Und hast mir dann am Freitagabend quasi den Film gepitcht. Und ich fand es da schon ganz witzig, weil ich war eine Woche davor in Rom mit Eva. Und da waren wir auch in diesem Cinecittà Museumsstudio-Ding. Cool. Was ja so ein bisschen am Stadtrand von Rom ist. Und da waren wir in diesem Museum und da war halt auch natürlich Sachen von Sergio Leone ausgestellt. Und lief auch in so einer Western-Atmosphäre ein Raum so aufgebaut, so ein bisschen Hintergrundmaterial zu seinen Filmen, wo er selber auch spricht und ein bisschen was dazu sagt. Und da war halt auch logischerweise Good to Bad, the Ugly dabei. Deswegen ganz witzig, dass du als nächstes dann halt diesen Film ausgerechnet rausgesucht hast. Muss ich innerlich ein bisschen schmunzeln. Also ich hatte wirklich viel hin und her überlegt. Ne? Mhm. Erstens, wenn man schon mal die Chance kriegt hier, auf der großen Bühne, einmal, weißt du, wie ich meine, dann soll das auch passen. Und ich habe lange hin und her überlegt, habe mich dann dafür entschieden und bin da auch sehr glücklich damit. Mhm. Ich glaube, noch mal kurz zu den Basics. Gedreht wurde der Film großteils in Spanien, Andalusien, Extremadura und so weiter und so fort. Also die Schauspieler haben im Kontext dessen Amerika nie gesehen. Was ja ziemlich typisch für diese Spaghetti-Western ist, dass die in Spanien spielen, weil da die Wüste einfach ganz gut passt. Genau, bis auf wenige, ganz, ganz wenige Ausnahmen ist das tatsächlich immer der Fall. Also die sind in allermeisten Fällen alle in Europa gedreht. Mhm. Ne? Mitunter auch in Osteuropa, tatsächlich. Ah ja. Ja, Kroatien dann, oder was? Und unter anderem, ja. Ja. Das ist tatsächlich so. Auch Griechenland. Mhm. Ne, das wurde auch immer wieder, beziehungsweise dort wurde auch immer wieder gedreht, mhm. weil dort einfach die Landschaft viel hergibt, ja, ja. was das betrifft. Ne? Ich glaube, Kulissen wurden in Italien aufgebaut. Mhm. Also die haben da einige so Western-Dörfer irgendwie hingezimmert. Ja, Indian Cinecittà Studios. Ja, genau. Und man sieht auch, wie sie die hingezimmert haben, auch während des Films. Ja. Ne? Also ich finde, da gibt es so ein, zwei... Sorry. Ein, zwei witzige Szenen. Ja. Ich sag mal, wenn mal einer die Tür knallt, da wackelt dahinter die Wand. Mhm. Aber die wackelt nicht so, als wäre es Holz, ja, sag ich mal. Die wackelt eher so, als wäre es Pappe. Hm. Ne? Wenn man genau drauf achtet, fällt an der einen oder anderen Stelle sowas auf, aber das tut der ganzen Sache keinen Abbruch. Du hast es gerade eben gut angesprochen, spielt während des Bürgerkriegs. Ja. Soll in New Mexico spielen. Hm. Ne? Und ich glaube, also das ist ja sehr heiß. Mal ganz grundsätzlich, du hast dort viel Wüste und das hat ja auch eine sehr zentrale Bedeutung innerhalb des Films. Ja. Was die Hitze betrifft, genau, und also meiner persönlichen Meinung nach kann man sich drüber streiten. Ich bin mir persönlich aber relativ sicher, ich finde, das ist auch ein Antikriegsfilm. Mhm. Auf jeden Fall. Also ist auf jeden Fall Antikriegsfilm in Kinderschuhen. Da wird wenig glorifiziert von dem Ganzen. Da werden sehr oft irgendwelche Invaliden gezeigt. Ja, und du hast diese Kriegsversehrte. Desillusioniertheit auch. Ja. Auch bei dem Captain beispielsweise, oh, ja. als es um diesen Kampf um die Brücke geht. Ja. Sein zentraler Wunsch ja. Ist eigentlich, die Brücke zu sprengen, damit die Schlacht ja. der Nordstaaten gegen die Südstaaten einfach nur an der Stelle aufhört, weil jeden Tag zwei Angriffe stattfinden und genau. dort hunderte Männer einfach umkommen wegen dieser Holzbrücke. Komplett sinnlos so, eigentlich. Genau das ist ja das, was sie an der Stelle auch nochmal zeigen. Hm. Ne, wie sinnlos dieses gesamte Unterfangen einfach ist ja. und wie sinnlos dieser Krieg über weite Strecken auch geworden ist. Ja. Das zeigt auch die Szene, wo die dort ankommen, im Schützengraben stehen ja. und dann diesen Test in Anführungsstrichen machen müssen. Von verwegen, wir müssen erstmal gucken, ob ihr gute Soldaten seid. Hm. So, dann kriegen die alle eine Flasche in die Hand. Hm. So, wenn ihr saufen könnt, ertragt ihr auch das, was hier abgeht. Ja. Das ist ja die Message des Ganzen. Ja, ja. Ich meine, man kann schmunzeln in dem Moment, aber das ist ja auch das, was er sagt. Ja. Der schickt seine Männer nur betrunken in die Schlacht. Ja. Weil nur dann sind es gute Soldaten. Hm. Und das zeigt ja einfach die Sinnentleertheit, ja. die dort an der Stelle, beim Kampf um diese Holzbrücke, wirklich einfach nochmal ganz deutlich gemacht wurde. Ja. Und aus dem Grund, meiner persönlichen Meinung nach, Antikriegsfilm in Kinderschuhen. Hm. Nee, man darf aber auch nicht vergessen, es soll auch kein Antikriegsfilm sein. Der hat dort einfach Anleihen, was das betrifft. Ja. Ist aber ein Western. Hm. Ne? Und das ist er voll und ganz und das will er auch sein. Aber er zeigt nochmal ganz deutlich und auch genau im richtigen Maß, wie sinnlos Krieg an der Stelle auch ist. Ja, das ja. stimmt. Gerade wo er sagt, dass du eigentlich die Uhr danach stellen kannst, wann diese Angriffe kommen. Naja, es ist völlig sinnentleert. Und dann kommen halt die Angriffe, sagt der Captain. Dann haben wir halt Zeit, die Soldaten, die Verwundeten einzusammeln, etc. Und ja. genau diese Zeit wird dann von Blondie und Tuco halt genutzt, um Sprengmaterialien an der Brücke anzubringen, weil beiden müssen auf die andere Seite, geht halt schlecht, wenn da gerade gekämpft wird. Deswegen muss die Brücke weg, damit die sich einen neuen Platz suchen zum Kämpfen. Was genau schon so bescheuert ist, die wollen die Brücke, das, kämpfen um die Brücke, ja. keiner kann die Brücke bekommen, deswegen sagt der Captain, hast du ja gerade schon gesagt, am besten wäre die Brücke gar nicht da, aber gekämpft wird ja trotzdem, die kämpfen dann einfach woanders. Die finden ja schon ja, irgendwo absolut. Eine Stelle. Es wird ja auch immer wieder, auch während des Films, deutlich, was für ein riesengroßes Wirrwarr dort einfach herrscht. Ja. Ne? Also ich sag mal so, unsere Idee von diesem Bürgerkrieg ist ja irgendwie auch eine Idee des Reißbretts am Ende des Tages. Ne? Also Nordstaaten, Südstaaten, Konfrontation, unterschiedliche Schlachten, Little Big Horn und so weiter und so fort. Little Big Horn war Indianer. Und dieser Gettysburg. Ganze... genau, beispielsweise. Ja. Ne? Genau, unsere Idee ist ja eine sehr strukturierte von dieser ganzen Sache. Und dort wird auch nochmal deutlich, wie extrem unstrukturiert das eigentlich ist und wie sehr sich das untereinander auch vermischt. Na, und ich glaube auch diese Szene, wo beide von den Nordstaatensoldaten festgenommen werden, Tuco und der Blonde, soll auch genau das nochmal zeigen. Ne, weil Tuco guckt durchs Fernrohr ne, und hat die Konföderiertenuniform an, die ja grau ist und sieht dort graue Soldaten auf sich zukommen und freut sich und ruft einfach nur, ja, General Lee ist cool und so weiter und so fort und dies und das, einfach nur um es zu rufen, damit die ihn toll finden. Ja. So, und dann wird aber deutlich, dass die einfach nur vom Staub grauseln, es sind die Nordstaaten. Also es ist, das ist vielleicht eine einfache Szene, aber an der Stelle wird da einfach nochmal deutlich, wie durcheinander eigentlich alles ist. Ja. Ne? Und die sich dort mit ihren eigenen Interessen einfach durchschlängeln durch diese ganze Sache. Und da ist ja auch nochmal der große Unterschied zu diesem traditionellen John Wayne Western. Ja. Na? Dieses Chaos, dieser Krieg, diese ganzen Toten, diese ganzen Versehrten. So, und zwischendrin hast du drei Leute, die einfach nur ihren eigenen Interessen nachgehen, ohne Rücksicht auf Verluste. Ja. Du hast dort in diesem gesamten Film nicht eine einzige Person, vielleicht abgesehen von der schreienden Ehefrau am Anfang, die, sag mal, diesem Western-Klischee der traditionellen goldenen Western-Generation um John Wayne und so weiter und so fort gerecht wurde. Und das macht's aus, Mann. Das macht's aus. Das macht auf jeden Fall halt ein ganz eigenes Genre einfach. Total. Was es ja mittlerweile nicht mehr gibt. Also auf den einschlägigen Streaming-Plattformen findet sich ja immer mal irgendwie ein Western, vielleicht auch mal ein neuerer oder so, aber das ist alles Scheiß. Das muss man so sagen, wie es ist, aber ich bin da auch wirklich großer Fan des Italo-Western. Ja, ich hatte, und das fand ich auch ganz nett, letztes Jahr tatsächlich die Blu-ray gekauft, unverhofft, von The Good, The Bad, The Ugly. Die UK, ich halte sie mal kurz ins Bild, das könnt ihr natürlich nicht sehen. Ich sehe es und es ist stark. Das ist stark. Die war nämlich bei Amazon aus irgendeinem... Oh, jetzt habe ich... Jetzt hat er sie fallen lassen. Die war bei Amazon irgendwie im Angebot für 2 Euro irgendwas und ein paar zerquetschte. Habe ich bei MyDeals gesehen, hier keine Schleichwerbung, wir werden nicht bezahlt. Du nicht. Ja, also einfach mal da vielleicht gucken. Da gibt es immer mal ein paar Perlen. In dem Fall der Film The Good, The Bad, The Ugly, Clint Eastwood. Und für alle ASMR-Liebhaber fahre ich mal kurz über die Hülle, denn ihr komischen, neumodischen Jugendlichen, ihr kennt ja nur noch Streaming. Es gibt auch noch harte Ware, nämlich Blu-rays. Vielleicht kann man das hören. Mach's mal auf. Gefällt euch das? Das gefällt mir sehr gut. Ja. Aber an der Stelle kriegt der Podcast eine eigenartige Wendung. Wir hören noch ganz schnell wieder auf damit. ja. Also hatte ich da, fand ich deswegen auch noch mal ein bisschen cooler. Also du hast noch auf Blu-ray geguckt, ja? Tatsächlich, ja. Für alle anderen, der Film ist tatsächlich Free for Everyone auf YouTube in HD. Oh, sehr gut. Also einfach auf YouTube eingeben und genießen. Ja, das ist schön. Da kann ja eigentlich kann ja jeder 66, gucken. Ne? Kann ja jeder gucken. Ja. Ich sag mal, die Filme irgendwann aus der Zeit, die finden sich dann doch immer mal wieder auf YouTube und werden nicht mehr gelöscht. Das stimmt. Apropos 1966, ich fand's auch interessant, was für ein Output Sergio Leone in den Jahren hatte. Ich muss dich kurz unterbrechen. Ich würde ganz gerne noch mal kurz zu der Brücke zurück. Ach so, ja. Kleine Anekdote an der Stelle. Die Brücke, die musste während der Dreharbeiten 2-mal gesprengt werden. Ja, genau. Das fand ich auch mega witzig. Ne, also, wir hatten es ja gerade eben schon gesagt, das eine oder andere ist einfach so ein bisschen schiefgegangen bei diesem Dreh. Unter anderem das Ding mit der Brücke. Und ich sage euch, diejenigen, die den Film noch nicht gesehen haben, die Brücke ist groß. Oh, die ist auf keinen Fall klein, auf jeden Fall. Das stimmt. Ja, und die haben sie wieder neu aufgebaut, weil die erste Sprengung schiefgegangen ist. Ja. Und die zweite hat dann gesessen und alles war gut. Ja. So, bitte, Yves. Kurz noch ein bisschen länger auszuführen. Irgendwie waren spanische Soldaten da, wo mit der Sprengung beauftragt, während des Drehs. Und ein Funkspruch wurde missverstanden von dem, der die Verantwortung hatte und hat dann halt gedrückt. Und die Brücke wurde gesprengt und der Regisseur Leone war so außer sich, dass er diesen Helfer, der den Funkspruch abgesetzt hatte, direkt gefeuert hat. Der ist dann auch direkt vom Set gefahren mit dem Auto. Und derjenige, der gedrückt hatte, der Offizier oder was auch immer, war dann so auch entrüstet und hat sich schuldig gefühlt, hat gesagt, ja, wir bauen die Brücke wieder auf, wir machen das, solange der Mann da halt wieder zurückkommen darf. Und so wurden sich alle einig, die Brücke wurde wieder gebaut und nochmal gesprengt. Und nochmal gesprengt. Und nochmal gesprengt. Und ja. Ich habe gelesen, dass Eastwood in der Szene auch fast schwer verletzt worden wäre. Mhm. Wenn man es langsam abspielt. Die beiden haben ja den Sprengstoff angebracht, rennen dann weg und die kommen quasi mit der Sprengung ja hinter diesen Sandsäcken. Hinter diese Sandsäcke in dem Moment, ja, wo gerade gesprengt wird. Und du merkst dann schon, das ist halt kein Effekt, das ist keine Miniatur, die da gesprengt wird, sondern da fliegen wirklich Brocken und Teile rum. Und da ein faustgroßer Brocken trifft halt genau den Sandsack an der Stelle, wo Eastwood dahinter seinen Kopf hat. Das wäre fast schief gegangen. Also. Abgesehen davon, die gesamten Soldaten, die gezeigt werden, sind alles spanische Soldaten. Mhm. Das stimmt. Ne? Also die Komparsen, die da zu sehen sind, alles spanische Soldaten komplett. Was ich auch interessant fand, dass nur die drei Hauptfiguren plus noch zwei weitere Figuren im Film während des Drehs Englisch gesprochen haben, alle anderen halt Italienisch oder Spanisch, am Set auch. Und dass das an sich auch immer so ein Prinzip von italienischen Filmen aus der damaligen Zeit war, weil die nie live recorded haben am Set, da in den Studios oder da, wo die halt gedreht haben, die Aufnahmequalität, die Tonqualität immer zu schlecht war. Das heißt, die Figuren wurden im Nachhinein sowieso immer synchronisiert noch. Sie haben sich dann selber synchronisiert meistens. Was halt zu der Situation führt, wenn man als Englischsprachiger mit spanischsprachigen Leuten dreht, das ist ja schon so ein bisschen schwieriger sein kann, weil du selber nicht weißt, was der jetzt sagt, wie reagiert man dann darauf. Das macht es ja alles ein bisschen schwieriger, wie gesagt. Mhm. Und diese Schwierigkeit, diese Situation wurde ja dann in Tarantinos Once Upon a Time in Hollywood aufgenommen, wenn diese Figur von Leonardo DiCaprio halt anfangen muss, Spaghetti-Western zu drehen. Auch starker Film, wie ich finde. Auch ein sehr starker Film, aber da wird genau das halt ein bisschen mit thematisiert, diese... Stimmt. Damalige Drehsituation bei den italienischen Filmen. Fand ich ganz witzig. Eine Besonderheit noch, der Film verwendet, glaube ich, in der Western-Geschichte zum ersten Mal die Originalwaffen, die auch zu der Zeit verwendet wurden. Ja, das habe ich auch gelesen, dass das sehr akkurat ist, was das betrifft. Ja, ja, durchaus. Das Einzige, was halt nicht passt, sind die Patronen. Hm. Die Patronen in der Form... die gab es entweder noch nicht, beziehungsweise waren die einfach zu teuer für Privatleute. Zu der Zeit damals, also die Patronen, die es zu der Zeit gab, die sahen noch anders aus. Ja. So, aber das muss man aber erstmal wissen, ne? Das stimmt. Yves, gibt es Szenen, die dich besonders beeindruckt haben? Mir würden ein paar einfallen. Ja, ich könnte jetzt nochmal kurz einfach nur was zu der Brückenszene, weil die war an sich schon sehr beeindruckend. Ich fand es dann halt auch schön, wie der Captain, der dann schwer verwundet war von dem Kampf vorher, der sich davor abgespielt hatte, also ja sehr bemerkenswert vorangegangen auch, dann quasi sterbend auf dem im Lazarett liegt sozusagen, die Sprengung noch mitbekommt und dann quasi glücklich stirbt, aber weil sie endlich weg ist. Das fand ich auch ein sehr schöner Moment an der Stelle. Das war schon eindrücklich auch tatsächlich. Ja. Und an der Stelle sei auch gesagt, ich meine, wir versuchen hier so gut es geht, sicherlich ein bisschen durcheinander und auch nicht vollständig zu beschreiben, was dort passiert. Mhm. Allerdings gerade bei diesem Film, weil wie gesagt, wir reden nicht über einen Marvel-Film, sondern über einen extrem entschleunigten Film, der in allererster Linie durch seine Bilder wirkt. Es ist unglaublich schwer rüberzubringen, wie diese Szenen sich anfühlen als Zusehender. Hast du gemerkt, wie ich das gesagt habe? Richtig gut, ne? Mhm. bin beeindruckt und stolz. Ja, also dann an der Stelle nur noch mal, das wird dem nicht gerecht. Kann auch gar nicht, weil wie gesagt, das lebt durch seine Bilder. Ja. Na? Genau. Genau. Ansonsten. Entscheidende Szene für dich? Für mich eine entscheidende schöne Szene ist vor dem großen Finale, als Tukur auf den Friedhof kommt und diesen riesen Friedhof sieht, den die ja damals auch diese spanischen Soldaten extra angelegt haben, weil den gab's so nicht. Den gibt es zwar immer noch, weil sich Filmfans dafür eingesetzt haben, dass der immer noch besteht. Aber den gab es so nicht, haben die extra angelegt und der ist ja wirklich so dermaßen weitläufig. Er weiß halt den einen Namen von Blondie. Also er weiß an sich, nach welchem Grab er suchen muss, aber das sind ja so viele Gräber. Und die Kamera fängt das auch so dermaßen gut ein. Glaube ich, 2, 3 Hügel hast du da. Und das hört ja gar nicht wieder auf mit diesen Kreuzen, die da überall stehen. Und an der Stelle als kleiner Spannungsbogen, entschuldige Yves, in dieser Szene weiß er trotzdem immer noch nicht den richtigen Namen. Das ist richtig. Das wissen wir da noch nicht. Und das ist kurz vor Schluss. Ja, das ist richtig. Ja, und dann läuft er ja, fängt er an, so im Laufen die Gräber abzugehen. Und es wird immer schneller und die Kamera dreht sich und man wird ja mehr fast schwindelig, wie sie sich dreht. Und ihm halt auch. Das fand ich mega gut eingefangen einfach. Das ist sehr gut gemacht, das stimmt. Mhm. Und das ist aber mal mit wirklich geringen Mitteln einfach. Ja, das ist an sich sehr simpel gemacht, aber unglaublich wirkungsvoll. Genau. Mhm. Und es wird auch einfach dieser Wahnsinn des Sterbens dort nochmal deutlich. Ja. Zu dieser Zeit. Ja. Ja. Zwei Dinge will ich auf jeden Fall noch loswerden. Mhm. Und zwar das große Finale. Das ist super, ja. Das ist in die Filmgeschichte eingegangen. Das gab es danach in der Form mit dieser Strahlkraft nicht nochmal. Mhm. Das wurde kopiert, aber das gab es in der Form nicht nochmal. Mhm. Man muss sich das vorstellen, the ugly, the good and the bad. Mhm. Kann man das als Plateau bezeichnen? Ja, das ist schon eine ausgemachte Fläche irgendwie. Das ist eine... Ne? Neben dem Friedhof. Ja, in der Mitte, oder? Nee, der geht nicht drum herum, der Friedhof. In der Mitte? Okay. Nee. Weil der grenzt da so an. Ach so, ich hatte schon den Eindruck, dass das ein bisschen, wie so das ist ein... für Prozessionen dort. Ach so, okay. Wie so ein kleines Plateau quasi, wo Prozessionen stattfinden können, sprich Beerdigung oder was weiß ich. Aber das ist nicht so umringt, das ist halt nicht mittig oder so, weißt du? Ja, weil es wirkt beim Sehen halt so wie eine Fläche, die halt für diesen Kampf wie gemacht ist, also wie so ein, ähnlich wie im Kolosseum, würde ich jetzt mal so sagen, einfach. Und diese Gräber halt, als Zuschauer. Die Toten schauen auf diese drei, absolut, die da jetzt diesen Mexican Standoff dann haben. So, und den spoilere ich auf gar keinen Fall. Nee. Nee. Das ist, und das nur dazu, mit einer der großartigsten Szenen in der Filmgeschichte. Ja, also die ist unumwunden. So dermaßen voll mit Spannung und lädt sich mit jeder Sekunde weiter auf, bis es sich dann entlädt. Und wie unheimlich gut auch von Leone gemacht. Ja. Na, diese Spannung, die dort erzeugt wird, dieser Spannungsbogen auch, das baut sich ja unterm Strich, muss man sich vorstellen, dieser Spannungsbogen, der baut sich ja von der ersten Minute in diesen 3 Stunden auf. Mhm. Und dort gipfelt der. Ja. Da kriegt man vielleicht so ein bisschen eine Ahnung oder hat ein gewisses Empfinden dafür, was da eigentlich am Ende nochmal für eine Spannung herrscht. Mhm. Weil ich sagte ja gerade eben, sag mal, gerade auch Tuku, als er dort angekommen ist, der hatte ja noch Fehlinformationen auch zu dem Zeitpunkt. Ja, das stimmt. Also es passiert nochmal richtig was auch. Und obwohl der Film an sich ruhig ist, gibt es keine Ruhepausen. Ja. Das ist so. Und wie gesagt, also, und ich glaube, die Aussage dürfte auch alle anderen, die hier mit zuhören, schon davon überzeugen, sich den Film anzugucken. eine der Szenen des vergangenen Filmjahrhunderts und generell. Hm. Ja, da bin ich absolut bei dir. So, und eine Sache noch, die möchte ich gerne noch oben drauf setzen, und da bin ich persönlich noch mehr Connoisseur, sage ich mal. Der Film lebt auch durch seine Filmmusik. Genau, da wollte ich auch noch drauf kommen. Schön. Und Ennio Morricone, mhm, sollte, glaube ich, jedem, der irgendwie schon mal einen Film gesehen hat, ein Begriff sein, meiner, ja, persönlichen Meinung nach zumindest, ja, hat die Filmmusik dazu gemacht und die ist unverkennbar. Ja, wahnsinnig eingängig, ja. Ja. Die bleibt, ich werde sie jetzt nicht spoilern. Ich würde es gern, aber ich kann dazu sagen, ich habe sie seitdem, wie gesagt, ich habe den Mittwochabend anderthalb Stunden und den Rest dann am Donnerstagvormittag geschaut. Und ich habe seitdem diese Musik im Ohr. Die geht auch nicht weg und die will ich auch gar nicht weg haben. Absolut. Die ist einfach super. Und die wird, der wird man auch nicht überdrüssig. Ich habe da auch mitgesungen während des Films, immer wenn sie kam. Ja. Also. Und die kommt in unterschiedlichen, also muss ich vorstellen, du hast, sag mal, ein Hauptthema. Ja. Ne? Was aber in unterschiedlichen Situationen auch immer wieder angepasst und verändert wird. Also das Hauptthema zieht sich in Variablen durch den Film, mhm, und passt auch zu jeder Szene, mhm, in ihrer Anpassung quasi. Das ist großartig. Und wie gesagt, Morricone, für mich der Größte der Filmmusikgeschichte. Auf jeden Fall weit oben, wenn nicht sogar der Beste. Also für mich, wie gesagt, das ist ja, Number One tatsächlich. Nicht, hm, zuletzt aufgrund dieses Themas. Hm. So, Yves, hast du noch was zum Film? Also ich glaube, wir haben diejenigen, die zuhören, haben wir enttäuscht. Weißt du warum? Warum? Weil die gar nicht so viel von der Handlung mitgekriegt haben. Ne? Ja, ich denke, also da passiert einfach echt eine ganze Menge. Das ist zu viel, das zu sagen. Ja, geht, wie man gesagt, drei hoffen, Stunden. Uns passiert, gemacht hat, ja, ne? Ja, geht drei Stunden, uns passiert ja immer was. Einfach mal selber schauen, würde ich sagen. Ein paar Sachen habe ich noch. Ich fand es ganz witzig, dass The Bad nur drei Leute tötet, nämlich die am Anfang. Danach Lester immer töten. Das ist richtig, das wollte ich gerade sagen, ja. Tuco tötet sechs Leute und The Good quasi mehr ist beide zusammen, nämlich 11. Womit wir wieder bei den Namen wären. Eben, also na? Das ist ganz, ganz witzig, finde ich. Was habe ich hier noch stehen? Halt die, dass Tuco der Einzige ist, der eventuell beim richtigen Namen genannt wird. Ansonsten haben die ja nur Spitznamen, die beiden anderen. Das fand ich ganz interessant. Auch wenn Eastwood quasi der bestbezahlte Schauspieler von den drei waren und auf dem Plakat ja meistens auch zu sehen. Ich halte es nochmal in die Kamera für dich. Da steht auch nur Eastwood drauf auf dem Cover. Ja. Zu Unrecht, Lee Van Cleef sollte draufstehen. Ist er der, ist Tuco der mit der meisten Screentime. Und auch die einzige Person, die mal Szenen ohne die beiden anderen hat. Stimmt. Mhm. Das fand ich ganz cool. Ich fand dieses Wiederkehrende von Tuco auch, dieses, sagt es am Anfang, also mit Blondie spricht, es gibt immer zwei Arten von Menschen, die mit dem Strick um den Hals und die, die den Strick zerschießen. Ich habe es auf Englisch gesehen, deswegen weiß ich jetzt nicht, was das sagt. Das sagt er am Ende, sagt er das. Dann sagt er nochmal, Moment, ich habe es hier irgendwo aufgeschrieben. Dann sagt er nochmal, es gibt immer zwei Arten von Menschen, die mit Freunden und die allein sind. Und dann gegen Ende nochmal, es gibt immer zwei Arten von Menschen, die, die mit ihren Sporen zur Tür reinkommen und die, die durchs Fenster kommen. Und am Ende nimmt Blondie das auf und sagt, es gibt nur zwei Menschen, Art von Menschen, die, die mit der Waffe in der Hand sind und die, die halt graben. Ist richtig, und dann gräbt er. Ja, dann gräbt er. Das fand ich ganz lustig, dass es sich so durch den. Aber auch so resignierend in dem Moment. Er sagt ja, wo soll ich graben? Sagt er dann, weißt du, wie ich meine? dass sich das so durch den Film zieht, fand ich ganz lustig eigentlich. An einer Stelle noch, und zwar ganz grundsätzlich, die Rolle des Angel Eyes, Sentenza, ja, wurde auch Charles Bronson angeboten. Genau. Hätte ich persönlich nicht für gut gefunden. Nee, da passt muss schon. Lee Van Cleef passt da absolut rein in die Rolle. Absolut. Und Charles Bronson hätte diesen Film auch überlagert. Das wäre zu viel geworden. Ja. Was ich noch bemerkenswert fand, ist die Kleidung von Clint Eastwood einfach. Da ist einfach immer gut gekleidet. Der Mann. Durchaus, am Anfang ja. Mit einem richtig schicken Hemd. Dieses dunkelblaue mit dem Muster drauf. Dann diese komische Lammfellweste, die er da hat. Das ist er übrigens in allen seinen Italo-Western. Und am Ende dann... Ich bilde mir ein, ich habe alle gesehen. Ja, und am Ende des Films kriegt er dann diesen Poncho, den er dann... Der Film spielt halt zeitlich vor den vorigen Dollarfilm. Die hat er dann ja. Später noch an. Obwohl es andere Charaktere sein sollen. Und quasi der letzte der Trilogie. Genau. Ist auch ganz witzig eigentlich. Und, übrigens, den Poncho, den er trägt, den kann man auch kaufen. Ja, den gibt's noch. Und er trägt in allen drei Teilen den gleichen Poncho und er wurde nie gewaschen. Ja, den kann man also hinstellen. Ja, wahrscheinlich. Im Zweifelsfalle. Ja. In den Schrank stellen. Also, wenn jemand eine Galerie zu Hause hat und noch ein bisschen Platz. Ja, also wie gesagt, einer meiner absoluten Lieblingsfilme. Ja. Und das auch völlig zu Recht. Eine Szene hätte ich noch, weil ich es gerade lese. Das ist das Letzte. Ich fand das sehr bemerkenswert in diesem Kriegsgefangenenlager, wo die drei Figuren wieder aufeinandertreffen oder das erstmalig aufeinandertreffen, so richtig. Während Tuco gefoltert wird, wie draußen die Soldaten dieses beruhigende Lied spielen mit den Instrumenten und so weiter, das, was da so komplett im Schnitt im Kontrast. Das war ein Kriegslied. Ja, also das ist komplett im Kontrast zu dem ist, was da in dieser Hütte passiert. Hat das ja eher so eine beruhigende, sanfte Wirkung. Und dann die Folter, die Tuco über sich ergehen lassen muss, um den... Das ist aber Prügel, ne? Um den, genau, um den Namen des Friedhofs da rauszurücken, an Angel Eyes. Ja, das fand ich... Ich hab noch was rausgesucht. Ja. Und zwar, Yves, hattest du ja eingangs gesagt, dass an unterschiedlichen Szenen all die Verbrechen, die Tuco begangen hat, aufgezählt werden. Mhm. Soll ich es mal kurz vorlesen? Ja, gern. Also, wurde wegen folgender Verbrechen verurteilt. Mord, tätlicher Angriff auf einen Staatsangestellten, Vergewaltigung einer Jungfrau weißer Hautfarbe, versuchte Vergewaltigung einer Frau schwarzer Hautfarbe, Unterbrechung des Schienenverkehrs in räuberischer Absicht, Bankraub, Straßenraub, nicht genau bekannte Anzahl von Raubüberfällen auf Postämter, Flucht aus dem Staatsgefängnis, Falschspiel mit gezinkten Karten und Würfeln, Förderung von Prostitution, Erpressung, versuchter Verkauf geflüchteter Sklaven, Falschmünzerei, Missachtung des Gerichts, Brandstiftung, Vieh- und Pferdediebstahl, Waffenschieberei an Indianer, Amtsanmaßung als mexikanischer General und ungesetzlicher Bezug von Vergütungen und Pensionen der Unionsarmee. Also ich sag mal so, wir sehen in diesem Film nur einen Ausschnitt aus seinem Leben. Hm. Der Mann hat eine Vorgeschichte. Der Mann hat einiges auf dem Kerbholz, das stimmt. Ja. So. Und finde ich übrigens von Eli Wollach. Wollach? Ja, ja. Wie auch immer. Ja, ja. Ne? Willst du es nochmal sagen? Nee, nee. hervorragend verkörpert. Ja, das stimmt. Also finde ich, haben sie genau den richtigen getroffen. Hm. Dann macht das sehr, sehr gut. Das stimmt. Hast du noch was? Nur noch mal die Anmerkung zum Ende. Dieser Film atmet ernst. Wir haben viel gelacht, aber der Film ist ernst. Ja. Sicherlich ist Komik dabei, manchmal auch unfreiwillig, aber das ist ein sehr fesselnder, ernster Film. Und genau, der Gipfel des Italo-Western für mich. Das ist gut gesagt, auf jeden Fall. Finde ich sehr schön. Guten Film, den du daraus gesucht hast. Ja, dankeschön. Und ich hoffe, allen anderen, die vielleicht noch gucken oder mal wieder gucken, gefällt er auch so gut. Na, die haben ja keine Wahl, wenn es auf YouTube ist. Da spricht jetzt nichts mehr dagegen, Freundes. Überhaupt nichts. Mhm. So, hätten wir das. Sehr schön. Kommen wir zu unserer Schlusskategorie. Nice oder Scheiß? Jetzt bin ich gespannt, ne? Ja. Ich habe hin und her überlegt. Ich dachte erst, ich nehme hier Filme aus unserer gemeinsamen Kindheit. Das wäre cool gewesen. Ich lieber das gemacht. Ich bin gespannt, was es jetzt wirklich ist am Ende. Ich habe jetzt einfach andere Western rausgesucht. Andere Western? Weil wir da gerade so in der Materie sind. Hoffentlich erinnere ich mich auch an alle. Na, bestimmt. Bestimmt. Du hast so einige gesehen. Ich habe die nicht alle gesehen. Ja, vor allen Dingen Clint Eastwood-Western. Ah ja, okay. Dann fangen wir doch mal mit der Texana an. Großartig. Absolut nice. Ah ja. Ist ein Klassiker des Italo-Western. Hm. Ich habe den tatsächlich noch nie gesehen. Der Texaner ist wirklich großartig. Ah. Sollte man mal machen, ne? Durchaus. Der Schwarze Falke ist ja auch eher Habe ich nicht gesehen. Klassiker. John Wayne spielt da wohl mit. Nee, ich bin kein großer John Wayne-Fan, muss ich dazu sagen. Oha, okay. Sorry, an all diejenigen, die John Wayne-Fan sind. Sorry, bin ich raus. Ja. The Unforgiven. Wie war da der deutsche Titel da? Erbarmungslos ist das, ne? Erbarmungslos, ja. Ja, nice. Sehr cooler Film. Hm. Auch länger her, dass ich den gesehen habe. Bei mir auch. Aber der ist tatsächlich sehr cool, ja. Spielt Gene Hackman noch mit? Ja. Als hier, er ist ja, glaube ich, der große Gegenspieler, ne, in dem Film. Mhm. Hm. Spielt auf jeden Fall auch sehr eindrücklich. Hast du Todesmelodie mal gesehen? Todesmelodie? Das ist dann quasi der erste Teil von dieser Amerika-Trilogie von Leone. Sicher. Aber ich kann mich da nicht dran erinnern. Ah ja. Den habe ich nämlich auch noch nie gesehen. Das ist der einzige von denen, die ich noch nicht gesehen habe. Aus diesen zwei Trilogien. Ich habe den sicherlich irgendwann schon mal gesehen, aber ich müsste den nochmal sehen. Naja. Wir haben es gerade schon genannt gehabt, zumindest ich vorhin. Es war einmal. Spiel mir das Lied vom Tod so rum. Once Upon a Time in the West, Originaltitel. Nice. Also ich glaube, da gibt es keine zwei Meinungen. Ja. Das ist schon echt geil. Ist halt, ich weiß nicht, ich müsste jetzt direkt nochmal sehen, um sagen zu können, ob ich den besser oder schlechter finde als Glorreichen Halunken. Ich finde ihn schlechter. Ich mag halt dieses, der ist ein bisschen pompöser, auch was die Musik betrifft. Ein bisschen. Ich spiel mir das Lied vom Tod. Mhm. Ja, ich meine, du hast ja da diese absolut herausragende Szene, wo demjenigen am Galgen die Mundharmonika an den Mund gepackt wird. Ja. Ne, ja, aber nee, ist nicht besser. Ja. Okay, okay. Also für mich nicht. Andere würden auf jeden Fall, würden die den wahrscheinlich. Ne? Ja. Keine Ahnung. Todeszug nach Yuma, um mal zu einem neueren zu kommen. Habe ich gesehen. Ja, aber das ist wieder dieses Thema mit den, es ist einer der besseren neuen Western. Ja. Das sehe ich auch so. Das würde ich jetzt mal so sagen, aus dem Grund nice. Hm. Weiß jetzt nicht, ob du den gesehen hast. Ich fand den auf jeden Fall sehr gut und habe den auf DVD auch da. Von Jim Jarmusch, Dead Man mit Johnny Depp. Ja, großartig. Nice. Ja, der ist richtig gut, ne? In Schwarz-Weiß. Ja. Kann mich da erinnern, da gibt es, glaube ich, relativ am Anfang vom Film so eine Szene, wo der im Zug sitzt und nach Westen reist. Ja. Und das ist wie so eine Montageszene, weil sich, je weiter er in den Westen kommt, verändern sich halt auch die Leute, die mit im Zug reisen und das Exterieur, was er sieht, wenn er nach draußen schaut. Und das ist ganz gut gemacht, glaube ich, diese Szene. Ich finde, die eindrücklichste Szene aus dem Film ist, wie er in diesem Kanu diesen Fluss herunter fährt. Habe ich gar nicht mehr so in Erinnerung. Der sitzt, liegt quasi so halb in diesem Kanu und der gleitet zu diesem Fluss. Und das musst du nochmal sehen, das ist echt gut gemacht. Hm. Ja, also nice, auf jeden Fall nice. Hm. Wie ist der noch gleich? The Wild Bunch von Sam Peckinpah. Kenne ich nicht. Oh, schade. Kennst du den? Ich habe den mal gesehen, ist aber auch schon länger her. Also Sam Peckinpah ist halt auch bekannt für seine sehr expliziten Gewaltszenen und so ein bisschen, sagt man das jetzt am besten, man könnte jetzt, wenn man es kritisch sagen will, sagen, dass es ein bisschen gewaltglorifizierend ist, weil auch das von Inszenierung her so ein bisschen mit Slow Motions immer mit reinpackt. Es sieht halt immer auch gut aus, wenn die Leute da sterben und abgeknallt werden oder selber schießen. Und der Film ist da halt voll davon. Gerade in dem gegen Ende so eine größere Konfrontation, wo bestimmt 10 Minuten oder so nur geschossen wird. Ja. Na gut. Wie haben wir denn jetzt? Ich habe gar nicht mitgezählt. True Grit. True Grit? Nö. Fand ich auch nicht so. Nee, ist scheiß. Ja, nee. Hat mich auch nicht so abgeholt. Ich hab mir was versprochen gehabt von dem Film. So ein bisschen zumindest. Wie gesagt, neue Western ist immer schwierig. Ja. Aber nee. Scheiß. Einfach nein. Oh yeah. Butch Cassidy und Sundance Kid. Nee, ist auch scheiß. Auch scheiß? Ja, ich bin nicht so begeistert davon. Krass. Okay. Ich habe es selber auch noch nie gesehen, deswegen kann ich das leicht so sagen, dass ich überrascht bin. Django Unchained könnte man ja auch noch als Western bezeichnen. Ist ein Western. Und da Tarantino ja gesagt hat, Zwei glorreiche Lunken ist sein Lieblingsfilm, dann an der Stelle auch nochmal nice. Nee, ist wirklich ein guter Film. Also da brauchen wir nicht drüber reden, hat er gut gemacht. Ja. Ich glaube, einen habe ich noch, wenn ich richtig gezählt habe. Ansonsten sind es halt weniger. Ich hätte es mir aufschreiben sollen. Macht nichts, da würde ich an der Stelle an alle diejenigen, die zuhören, noch eine kurze Empfehlung geben. Ja. Und zwar, wenn es um Western geht, dann guckt euch doch bitte an. Noch heute sollst du hängen, 1956. Coogans großer Bluff von 68. Ja, habe ich zumindest schon mal gehört, den Titel. Großartiger Film. Hängt ihn höher, auch aus dem Jahr 68. Callahan, 73. Ist jetzt aber nicht hier... Geh Western. Ich wollte doch gerade sagen, wie heißt er denn gleich auf Deutsch? Magnum Force heißt der, glaube ich. Callahan. Ist das nicht ein Dirty Harry-Teil? Heißt er nicht auch Callahan? Die Figur da? Ja klar, das ist der erste Dirty Harry, ist das. Aber der heißt auch Dirty Harry. Nee, das ist der zweite Teil. Da, ja. Dirty Harry 2, Callahan. Jetzt haben wir es aber. Magnum Force. An den kann ich mich gar nicht mehr erinnern. Ich weiß noch, als ich den ersten Teil das erste Mal gesehen habe, dann hatte ich mir unter anderem auch auf meinem VHS-Videorekorder aufgenommen. Mir da bestimmt 2-3 Mal angeguckt. Der ist auf jeden Fall auch nicht zu Unrecht ein einzigartiger Film. Der da auf jeden Fall neue Wege gegangen ist damals. Was auch die Hauptfigur anbelangt und die Gewalt, die da ausgeübt wird, gerade von den Polizisten halt. Kann ich mich erinnern, das ist sehr, sehr gut. Gerade die erste Szene, ich glaube, ist da, glaube ich, so eine Poolparty oder so auf einem Dach irgendwie und jemand wird erschossen. Das war auch sehr, sehr gut inszeniert. Ich erinnere mich noch daran, ich hatte ein Poster von Dirty Harry. Ah ja, geil. Das hing, vor vielen Jahren hing das in der Küche. Immer gut. Nee, aber habe ich gerade verwechselt tatsächlich. Aber klar, ne, zweiter Teil, Dirty Harry-Reihe, guckt ihn euch auch an, ist da logisch. Ja. Na, aber alle anderen Filme, wie gesagt, Western, und zieht sie euch rein. Ja, wenn du nichts mehr hast, ich habe nichts mehr. Ein Schlusswort hätte ich ja noch, ne? Sag mal was. Um es in Worten von Tuco zu sagen. Na, du weißt es, ich weiß es, alle wissen es. Die ganze Welt weiß es, dass du der Sohn von 1000 Vätern bist. Ja, in dem Sinne, ne? Hat mir Spaß gemacht. Ja, ich fand es sehr schön. Und ja, gerne wieder, wenn sich's mal trifft, sag ich mal. Ne? Kann man gerne machen. Würde mich freuen. Ansonsten, schaut euch den Film an. Zwei glorreicher Lunken. The Good, The Bad and The Ugly von 1966. Sergio Leone mit auf dem Höhepunkt seines Schaffens auf YouTube oder Blu-ray. Ich hab tatsächlich nachgeguckt, die kostet aktuell 15 Euro oder so. Deswegen habe ich dann gut angelegtes Geld. Ja. Na? Ich weiß natürlich nicht, was die deutsche Blu-ray gerade kostet. Ich habe es bloß. Für diejenigen, die gerne über die Packung reiben. Da geschaut, genau. macht schon was her. Ja, wir sehen uns, wir hören uns demnächst wieder. Ich überlege mir einen neuen Gast. Lasst es euch gut gehen, lasst es dir gut gehen, sanfte Grüße an alle. Lasst gern Feedback da bei Instagram, bei Twitter. Gern Sprachnachrichten schicken, da freuen wir uns immer drüber. Und ansonsten genießt die Folge, ich hoffe, ihr habt sie genossen. Ich meine, ich sage das jetzt natürlich im Vorfeld, dass ihr sie hören könnt, richtig dumm von mir. Ich glaube, das haben die schon mitgekriegt mittlerweile. Okay, alles gut. Na dann. Sanfte Grüße, Ivi, ne? Mach mal Feierabend, komm. So, Schluss jetzt. Tschüss. Ciao. Du kannst jetzt einfach stoppen. Hast du? Hallo in die letzte Reihe, liebe Kinofreunde. Hier spricht die Atte und ich wollte euch gerne noch eine Filmempfehlung dalassen. Und zwar ist das der Film Alles eine Frage der Zeit von 2013 mit Rachel McAdams. Laut Wikipedia eine Tragikomödie, finde ich nicht so. Also es ist auf jeden Fall lustig, löst auch mal traurige Emotionen aus, hat aber auf jeden Fall eine gute Mischung zwischen ja, Fiktion und Wahrheit. Im Mittelpunkt steht schon ein Liebespaar, aber es hört nicht damit auf, dass die beiden zusammenkommen, sondern begleitet so ein bisschen das Leben der beiden. Und ja, ich stehe überhaupt nicht auf kitschige Liebesfilme und so einer ist es auch nicht, sondern wie gesagt, die Mischung macht's lustig, traurig, zwischendurch surreal. Einfach ein sehr guter Film und sehr empfehlenswert.